9. Vokale üben. Wiederholen Sie nach dem Bitte. Das A. Januar. Amerika. Karte. Theater. Gramm. Das O. Pilot. Dialog. Cola. Video. Zoo. Bosch. Das U. Sekunde. Minute. Universität. Uni. Und. Gruppe. Das E. BMW. Tee, Kaffee, Meter, Kilometer, Geld, das I, Film, Pizza. Kinder, Musik.